Die große Liebe meines Lebens, das ist die Musik. Ach, wie liebe ich die Oper, Verdi, Wagner und Bizet, Lohengrin und Don Giovanni, von morgens früh bis abends spät. Wetter, die die Welt bedeuten, sind für mich das größte Glück. Große Oper, große Stimmen sind für mich ein Himmelstück. Die große Liebe meines Lebens, ja, das ist nur die Musik. Mein ganzes Herz schlägt für die Oper, denn ihr verdank ich all mein Glück. Ich singe all die schönen Lieder, die Oper ist meine Leidenschaft. Bin ich gut drauf, dann muss ich singen, auch wenn's den Nachbarn gar nicht passt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Viva, viva la musica, viva la musica. Ich bin so verliebt in Carmen und ich leide mit Mimi. Doch hör ich den Figaro, ja, dann fall ich auf die Knie. Ich wär so gern ein Troubadour, da wär ich niemals ganz allein. Ich sing so gern für schöne Frauen, ja, dann sind die Herzen mein. Die große Liebe meines Lebens, ja, das ist nur die Musik. Mein ganzes Herz schlägt für die Oper, denn ihr verdank ich all mein Glück. Ich singe all die schönen Lieder, die Oper ist meine Leidenschaft. Bin ich gut drauf, dann muss ich singen, auch wenn's den Nachbarn